Es waren apokalyptische Szenen, die auch am Tag danach im Krankenhaus nicht aus seinem Kopf gehen. Liu Xiaojing war einer der ersten Feuerwehrleute, die den Brand in dem Containerlager im Hafenviertel von Tianjin löschen wollten. Kurz nachdem die Feuerwehr eintraf, kam es zu mehreren gewaltigen Explosionen. Alle meine Kameraden waren mit den Rettungsarbeiten beschäftigt. Wir haben versucht, das Feuer zu löschen. Ich sollte Arbeiter in Sicherheit bringen. Und nur 20 Minuten später kam es zu diesen unglaublichen Explosionen. Die erste Druckwelle hat mich einfach weggerissen. Allein 17 Feuerwehrleute kamen nach Angaben der chinesischen Staatsmedien ums Leben. Mehr als 20 werden noch vermisst. Gebäude von mehreren Logistikfirmen und hunderte Container wurden komplett zerstört. Auch das Zollgebäude im Hafen von Tianjin existiert nicht mehr. Dieser Wanderarbeiter schlief in seiner barackenartigen Unterkunft direkt am Hafen, als das Unglück passierte. Unsere Unterkunft ist zusammengekracht. Wir können sie nicht mehr sehen. Das ist furchtbar. Ich habe mich aus dem Bett gerollt, als die erste Explosion kam, habe nur noch geschrien und bin um mein Leben gerannt. Als ich unten auf der Straße ankam, passierte die zweite Explosion. Ich dachte, der Himmel stürzt ein. Im Augenwinkel sah ich noch, wie das Dach runterkam. Etwa 6000 Menschen wurden für die vergangene Nacht in Notunterkünften untergebracht. In Schulen, in Turnhallen oder in Zelten. Noch immer weiß niemand genau, was die Explosion eigentlich ausgelöst hat. Auch Zhang Yong, der Bürgermeister des Bezirks, in dem das betroffene Hafenviertel liegt, konnte diese Frage nicht beantworten. Wir müssen weitere Opfer verhindern. Wir müssen die Sicherheit gewährleisten, bevor wir in der Lage sind, die chemischen Substanzen genau zu identifizieren. Dabei hilft uns jetzt das Militär. Ein Zeichen, wie ernst die chinesischen Behörden den Industrieunfall nehmen. Eine komplette Militäreinheit für chemische Kriegsführung mit mehr als 200 Leuten soll am Unglücksort die Ursachen klären. Die Container gehörten zu einem Transportunternehmen für Gefahrengut. Mehrere Manager des betroffenen Logistikunternehmens Ruhai sind bereits festgenommen worden. Li Sun-Chu, ein 32-jähriger Mann aus Tianjin, wundert sich über das Logistikunternehmen und auch über die chinesischen Behörden. Da muss ja irgendwas nicht korrekt gewesen sein bei der Lagerung dieser hochexplosiven und giftigen Substanzen und Materialien. Wie hätten die Explosionen sonst so zerstörend sein können? Die Behörden müssen rausfinden, wer verantwortlich ist. Das Unternehmen oder vielleicht ist da auch etwas faul in den Stellen, die die Sicherheitsstandards überwachen sollen. Staats- und Parteichef Xi Jinping forderte, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Dazu gehört nach dem Verständnis der chinesischen Führung auch, eine offene Berichterstattung über das Unglück zu verhindern. Kritische Kommentare im Internet wurden von den Zensoren gelöscht, Journalisten an ihrer Arbeit gehindert.